hier, der Welt. Wer glaubt, dass er allein was leisten kann? Der Mann, der Mann. So, wer regiert den Mann? Wer imponiert dem Mann? Und ist er noch so klug und schlau? Die Frau, die Frau, die Frau, Katharina, die erobert jeden Mann, wie denn sie hat so etwas an, die das man nicht vergessen kann. Katharina, ob sie fügsam, ob sie herrisch, alle Männer macht ihn herrisch, jung und alt hält sie in Bahn. Von der Neva bis zur Wolga, von der Krim bis zum Ural, eine Frau wie Katharina gibt es nicht. Katharina, raffiniert geht sie zu Werke, schwach zu sein ist ihre Stärke. Das weiß sie ganz genau. Lass sie tun und verfluchen, Katharina, Pizza, Pizza, Pizza, jeder Pizza, pizza.